Wir befinden uns in einem Kampf. Wer von euch weiß das? Genau, Epheser 6 macht uns darauf aufmerksam. Schaut mal hier. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Man könnte dort auch Krankheit aufführen. Nicht alle Krankheiten werden von Dämonen verursacht, aber es gibt schon Geister der Schwäche. Jesus hat einer Frau geholfen, die 18 Jahre lang gebeugt war. Als er seine Hände auf sie legte, wurde sie frei. Die Bibel sagt, dass sie von einem Geist der Krankheit gebunden gewesen war. Und hier ein Hinweis für alle, die für Kranke beten. Man muss nicht immer direkt den Geist ansprechen. Manche denken, man sollte den Geist direkt konfrontieren und nach seinem Namen fragen. Wie heißt du? Wenn er Lüge antwortet, wie kann man dann wissen, ob er die Wahrheit sagt? Auf Dämonen ist kein Verlass. Nur ein einziges Mal in der Bibel fragt Jesus nach den Namen der Dämonen, und zwar bei dem am stärksten besessenen Mann. Sonst hat Jesus sie einfach mit seinem Wort vertrieben. Bei der gebeugten Frau sprach Jesus sie direkt an. Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und der Dämon verschwand. Manchmal vergessen wir das. Es ist oft effektiver, direkt zu der betroffenen Person zu sprechen, besonders bei Kindern. Zu einem geplagten Kind kann man beispielsweise sagen, Jesus befreit dich, Jesus hat dich lieb, und der Dämon verschwindet. Man muss also nicht ständig den Dämon ansprechen. Dämonen können sich auch als Schwächegeist oder als Geist der Depression zeigen. Wenn du nicht von dunklen, beängstigenden Gedanken loskommst, sind das oft Anzeichen von Mächten der Finsternis. Es sind die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Weiter. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir sind auf der Seite des Sieges, das lehrt uns dieser Brief an die Epheser. Eins müsst ihr wissen, man kann Epheser in drei Teile aufteilen. Als erstes in Epheser 1 und 2, da geht es um den Reichtum der Gläubigen, alles, was wir in Christus haben, all die geistlichen Segnungen, all die Fülle in ihm. Dann kommt die Lebensweise, führt ein Leben, das eurer hohen Berufung würdig ist. Du bist ein Prinz, also lebe auch wie ein Prinz. Du bist eine Prinzessin, also lebe auch so. Führe ein Leben, das deiner hohen Berufung würdig ist. Also als erstes geht es um den Reichtum. Man kann es auch Sitzen nennen, weil wir in Christus mitversetzt sind, wie es in Epheser heißt. Wir haben eine Position der Ruhe, weil wir in Jesus reich sind. Dann kommt die Lebensweise, unser Wandel. Also erst sitzen, dann wandeln. Wandelt der Berufung würdig. Erst Reichtum, dann die Lebensweise, dann der Kampf. Den Kampf könnte man auch als Stehen bezeichnen. Wir stehen auf Siegesboden. Wenn der Teufel versucht, dir Lügen über deine Gesundheit aufzutischen, erinnere dich daran, dass du bereits fest auf deinem Erbe stehst. Denk an Heilung oder an den Frieden, den du dir statt deiner Depression oder Sucht erhoffst. Es ist nicht so, dass du ein neues Territorium erobern und dafür beten müsstest. Wer so betet, tut das aus einer Position der Niederlage. Aber wir beten nicht auf der Grundlage der Niederlage. Wir stehen bereits auf dem Boden der Heilung, auf Friedensboden. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden. Lasst uns diesen Frieden ergreifen. Amen. Ergreifen wir diese Heilung, okay? Wir beten aus einer Position des Sieges heraus, nicht für den Sieg. Wir stehen im Sieg. Du musst einfach nur wohl ausgerichtet sein und standhaft bleiben. Der Teufel will dich von deinem Platz vertreiben. Oft bringt er uns dazu, Dinge zu tun, die zwar christlich sind, beten zum Beispiel, aber wenn du aus reiner Verzweiflung betest, dann verlässt du diese sichere Position. Es gibt Momente, in denen Beten vielleicht nicht die beste Reaktion ist. Wenn du zum Beispiel verzweifelt zu Gott rufst, könnten Außenstehende denken, Gott sei hart und unnahbar. Dabei ist er das nicht. Du kannst mit einer inneren Sicherheit beten. Amen. Nimm einfach Gottes Liebe wahr und sieh, wie sie dich erreicht. Beten ja, aber nicht aus purer Verzweiflung. Natürlich gibt es Momente der Not, wo ein verzweifelter Ruf wie »Jesus, hilf mir«, etwa kurz vor einem drohenden Autounfall, völlig in Ordnung ist. Er wird dich nicht im Stich lassen, darauf kannst du dich verlassen. Wir haben alle solche Momente in unserem Leben, das ist okay. Er wird nicht fragen, warum hast du das gesagt, aber behalte deinen festen Standpunkt im Blick. Weiter. So steht nun fest. Jetzt geht's um die Rüstung und ihre einzelnen Teile. Vielleicht hast du mich schon mal sagen gehört, dass es nicht darum geht, die Rüstung Stück für Stück anzulegen, wie es oft gelehrt wird. Den Gürtel der Wahrheit anlegen. Klick. Die Schuhe. Den Helm des Heils. Hier gibt's kein Klicken. Besonders früher hieß es oft, man solle morgens all diese Teile anlegen, bevor der Tag beginnt. Aber in Wirklichkeit symbolisieren diese Rüstungsteile Lehren, die auf dem Evangelium beruhen. Dem Evangelium der Gnade, das wir predigen. Jeder Bestandteil hat damit zu tun, nicht mit dem alten Bund, sondern mit dem neuen. Und wenn du in einem dieser Bereiche einem Irrglauben folgst, dann wirst du für den Teufel angreifbar und er könnte dich von deiner Stellung drängen. Zuerst heißt es, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Umgürtet steht hier in der Vergangenheitsform, im Griechischen ist es die Aoristform. Du trägst deinen Gürtel der Wahrheit also schon. Wie viele von euch haben die Wahrheit bereits angenommen? Du bist wiedergeboren. Falls nicht, kannst du am Ende dieses Gottesdienstes gerettet werden. Bitte einfach Jesus in dein Leben zu treten und glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Dann bist du gerettet. Dann bist du mit der Wahrheit umgürtet. Wofür braucht man eigentlich einen Gürtel? Um die Hose hochzuhalten? Nein, damals hatten sie keine Hosen. Das hier ist die Waffenrüstung Gottes, Vers 13. Es ist Gottes Waffenrüstung, nicht unsere. Aber Paulus denkt bei der Waffenrüstung an römische Soldaten, und die trugen gewöhnlich keine Hosen. Der Gürtel war dazu da, das Schwert zu halten. Daran war die Scheide befestigt, in der das Schwert steckte. Auch kleinere Dolche und Messer waren an dem Gürtel befestigt, neben anderen Habseligkeiten. Okay? Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Römer hatten Brustplatten, die den ganzen Oberkörper bedeckten. Ihr habt sicherlich schon mal so etwas gesehen, oder? Manche zeigen einen prächtigen Sixpack. Das finde ich genial. Und wenn man dann in Filmen wie Ben-Hur sieht, wie jemand dieses Teil abnimmt und darunter ein wabbeliger Bauch zum Vorschein kommt, denkt man sich, zieh das lieber wieder an. Ich würde das ständig tragen, ehrlich. Einige Platten zeigen sogar 8 dieser Muskeln. Wenn man die anlegt, ist das ziemlich beeindruckend. Diese Brustplatte schützt die lebenswichtigen Organe. Ein Treffer ins Herz oder in die Lunge kann tödlich sein, nicht wahr? Und wofür steht dieser Brustpanzer? Für die Gerechtigkeit. Einige interpretieren es so, als ginge es um unsere eigene moralische Rechtschaffenheit. Aber das ist nicht der Punkt. Jedes dieser Rüstungsteile steht für das Evangelium, für objektive, feste Wahrheiten, nicht für subjektive. Wenn du denkst, dass es deine eigene, hart erarbeitete Gerechtigkeit sei, die diese Brustplatte bildet, dann wirst du dir nie sicher sein, ob du sie überhaupt trägst. Nein, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist deine Brustplatte, die dich vor Angriffen des Feindes schützt. Der Feind zielt auf dein Herz, will, dass du dich selbst verurteilst. Die Bibel sagt, wenn unser Herz uns verurteilt, dann hat er gewonnen, richtig? Er will genau das erreichen, dass wir uns selbst verurteilen. Es ist so wichtig, fest in dieser Gerechtigkeit zu stehen. Wohlgemerkt, das Herz ist nicht gleichbedeutend mit Geist. Der Geist wird als Pneuma bezeichnet, das Herz als Kardia. Doch das Herz umfasst den Geist. Seele und Geist zusammen bilden das, was wir als Herz bezeichnen. Aber wenn wir von Geist reden, meinen wir nicht das Herz. Oft wird das innere Wesen eines Menschen auch als das verborgene Herz bezeichnet. Dieses innere Herz sollte durch das Wissen geschützt sein, dass du durch Christus die Gerechtigkeit Gottes bist. Weiter. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Die Stiefel versinnbildlichen das Evangelium des Friedens. mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Mir gefällt, was W.E. Vines über das Wort sagt, das hier mit Bereitschaft übersetzt wird. Er zieht diese Einsicht aus einer alten griechischen Übersetzung des Alten Testaments. In den Psalmen heißt es, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste von Gottes Thron. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben. Aber in dieser alten griechischen Übersetzung ist das Wort für Grundfeste genau das gleiche Wort wie für Bereitschaft hier. W.E. Vines schließt daraus, dass hier gar nicht Bereitschaft gemeint ist, sondern Fundament. Das Evangelium des Friedens ist unser Fundament, unser fester Stand. Wenn du das Evangelium des Friedens hast, weißt du, dass du auf festem Fundament stehst. Denn das Evangelium des Friedens hängt nicht von uns ab, es hängt von Christus ab. Es hängt nicht davon ab, wie schlecht wir sind, sondern wie gut er ist. Nicht wie treu wir sind, sondern wie treu er ist. Nicht wie gehorsam wir sind, sondern wie gehorsam er ist. Deswegen müssen wir unsere Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi, nicht unseren eigenen. Sobald wir selbst dazwischen funken, fallen wir auf die Nase. Nächster Vers. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild des Glaubens. Die Römer hatten damals so große rechteckige Schilde. Sie waren aus hartem Holz und Leder in mehreren Schichten zusammengefügt. Sie waren sehr stabil und waren gut geeignet, um die Pfeile und Speere von Feinden abzuwehren. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Paulus denkt hier zwar in erster Linie an einen römischen Schild, aber an anderen Stellen in der Bibel ist von einem Schild die Rede, der uns rundum schützt, auch den Rücken. Es ist der Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Alle feurigen Pfeile des Bösen. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. All dies versinnbildlicht das Evangelium. Es ist ein Bild für das Evangelium. Was genau versinnbildlichen dann die Pfeile des Bösen? Ich fragte den Herrn einmal, kannst du mir zeigen, wie diese feurigen Pfeile wirken? Und dann zeigte er mir, der Teufel schleudert solch einen feurigen Pfeil. Du denkst vielleicht an ein Dartspiel, aber hier geht es um den Begriff für Speer oder Pfeil. Und dieses Wort ist verwandt mit Belos oder Balos, einem ballistischen Flugkörper. Das Wort ballistisch leitet sich vom griechischen Belos oder Balos ab, was werfen oder schießen bedeutet. Also der Teufel schleudert solche Geschosse in deine Gedanken. Denk immer daran, das hat alles mit dem Evangelium zu tun. Ich will dir nun zeigen, was der Herr mir gezeigt hat. In Hebräer 12, Vers 20 heißt es, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Gott gab Mose diese Anweisung am Berg Sinai, ehe er ihm die 10 Gebote gab. Die Israeliten beriefen sich auf ihren eigenen Gehorsam, obwohl Gottes Treue sie aus Ägypten geführt hatte. Gott sorgte sich um sie, mit einer Wolkensäule tagsüber und einer Feuersäule nachts. Gott gab ihnen Manna und ließ Wasser aus dem Felsen sprudeln. Und das alles nicht, weil sie besonders gut oder treu waren, sondern weil er es war. Nach ihrer Befreiung betonten sie dann plötzlich, alles, was Gott uns sagt, werden wir tun. Noch bevor sie die 10 Gebote kannten, bauten sie auf ihre eigene Kraft. Sofort warnte Gott Mose und sagte, sie sollen nicht näher kommen. Wenn ein Mensch oder ein Tier den Berg Sinai berührt, den Berg des Gesetzes, wird er sterben. Wie? Entweder durch Steinigung oder einen Pfeil. Als Gott auf den Berg herabkam, gab es eine Feuererscheinung. Dieser Pfeil ist mit dem Begriff für den feurigen Pfeil Belos, dem ballistischen Geschoss, verwandt. Es geht hier also um den feurigen Pfeil des Gesetzes. Das ist die Art, wie der Teufel uns angreift. Sein Name? Satan. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Das hebräische Wort für Widersacher, das hier für den Teufel verwendet wird, ist Satan. Dieser Widersacher ist buchstäblich dein Ankläger, der ständig nach deinen Fehlern sucht. Auf Hebräisch Ha-Satan, was sich auf einen Ankläger vor Gericht bezieht. Er ist nicht auf deiner Seite, er ist nicht dein Advokat. Er will dir nicht helfen. Er ist der Ankläger. Er ist da, um zu kritisieren, um alles, was du sagst, auseinanderzunehmen. Deine einzige Verteidigung dagegen ist das Blut von Jesus. Mein einziges Argument ist das Blut von Jesus. Und sobald du dich auf Jesus berufst, fallen alle seine Vorwürfe in sich zusammen. Sagst du hingegen, aber ich habe ja dem Herrn gehorcht, ich habe dies und das gemacht, wird er weiterhin Dinge finden, die du nicht getan hast. Also unsere einzige Verteidigung ist und bleibt das Blut von Jesus. Satan wirft dir vor, du hast dieses versäumt, jenes verbrochen. Zieh deine Rüstung an, sei von der Wahrheit durchdrungen. Verstehe das Evangelium des Friedens. Es geht alles ums richtige Glauben. Die Rüstung anzulegen hängt vom rechten Glauben ab. Glaubst du der Wahrheit, dass du durch das Evangelium des Friedens gerecht bist? Amen. Wenn du das einmal verstanden hast, will ich noch etwas hinzufügen. Schauen wir noch mal in Epheser 6. Ergreift den Schild des Glaubens. Wer von euch will wirklich alle feurigen Pfeile abwehren? Dort steht, dass es alle sind. Das kann auf zwei Arten geschehen. Schaut mal, in Vers 18 steht, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das ist die erste Art. Bei dem Wort auslöschen denkt man sofort an was? Richtig, an Wasser. Und im Kampf zwischen Feuer und Wasser gewinnt welches von beidem? Genau, das Wasser. Also indem du im Geist betest, in Zungen, löschst du alle feurigen Pfeile des Bösen aus. Jetzt möchte ich euch ein Zeugnis vorlesen, das, glaubt es oder nicht, ich erst gestern erhalten habe. Bis gestern habe ich nichts davon gewusst. Sie gibt hier ihren vollen Namen an, aber ich werde sie nur Corinne aus Kalifornien nennen. Vor einigen Monaten hatte ich meine erste Mammographie. Sie riefen mich zu einem weiteren Termin, da der Arzt etwas Auffälliges gefunden hatte. Bei diesem Termin wurden erneut Bilder und ein Ultraschall gemacht. Während ich im Wartezimmer auf den Arzt wartete, also es war etwas Auffälliges gefunden worden und jetzt war sie bei einer zweiten Untersuchung. Während ich im Wartezimmer auf den Arzt wartete, erinnerte ich mich an die Empfehlung von Joseph Prince, im Geist zu beten, um die feurigen Pfeile des Feindes zu löschen. Also fing ich an, in Zungen zu beten. Die Krankenschwester kam wieder und holte mich, weil weitere Bilder gemacht werden sollten. Diesmal war ich schon etwas nervöser, aber als ich zurückkehrte, betete ich erneut in Zungen. Die Krankenschwester kam zum dritten Mal, um weitere Aufnahmen zu machen. Doch anstatt nervös zu werden, wurde mir klar, der Arzt fand nichts. Nachdem die dritte Bilderserie gemacht wurde, betete ich wieder in Zungen. Endlich betrat der Arzt den Raum, schaute sich ein paar Dinge an und bestätigte, dass meine Mammographie nichts Auffälliges zeigte. Alle Ehre sei Gott. Als ich das gestern zum ersten Mal las, hatte ich bereits über dieses Thema nachgedacht. Hier bestätigt Gott, dass Beten im Geist eine der besten Möglichkeiten ist, um Ängste und Sorgen zu bekämpfen. Es löscht all diese feurigen Gedanken aus. Der Teufel setzt einem ständig negative Gedanken in den Kopf. Also was tun? Beten im Geist. Ich war so begeistert von dieser Erkenntnis, dass ich sie meinem Sohn weitergab. Ich sagte, wenn du im Geist betest, dann ist es, als würdest du wie ein Feuerwehrmann ein Feuer löschen. Der Heilige Geist lässt Worte fließen wie Wasser aus einem Fluss. Meinst du so wie eine Brunnenstatue, wo Wasser aus dem Mund spritzt? Ja, antwortete ich, genau so. Lösche all diese negativen Gedanken. Sagt alle. Mögt ihr das Wort alle nicht auch? Weiter geht's. Und nimm den Helm des Heils an. Ach übrigens, die Wortform bei den anderen Rüstungsteilen ist immer das Partizip. Aber hier ist es zum ersten Mal ein Imperativ im Griechischen, also ein Befehl. Nehmt den Helm heißt, empfangt den Helm des Heils. Wörtlich heißt es empfangt. Und empfangt ist ein Imperativ. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Nochmal zurück zu den Rüstungsteilen. Erstens, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Das ist das erste Rüstungsteil. Dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit, 2. Dann müssen die Füße fest auf dem Evangelium des Friedens stehen, 3. Der Schild des Glaubens, 4. Helm des Heils, 5. Schwert des Geistes, 6. Gott endet nie mit 6. Was ist Nummer 7? 7 ist das Gebet und Flehen im Geist. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. In einigen Bibelübersetzungen wird das Wort, das hiermit in dem wiedergegeben wird, einfach ausgelassen. Ich weiß nicht warum. Wenn man nämlich Vers 18 im Griechischen liest, ist das erste Wort dia. Und dia bedeutet immer mittels oder mit Hilfe von oder durch, mittels, auf diesem Weg. Hiermit in dem übersetzt. Ich weiß nicht, warum einige Übersetzungen das weglassen. Die wörtliche Bibelübersetzung von Young gibt den Vers am besten wieder. Durch alles Gebet. Dadurch empfängt man den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Durch dia, mittels Gebet. Alles Gebet und Flehen. Alle Zeit, im Geist betend. Damit ist das Zungengebet gemeint. Wow. Wie empfange ich also den Helm des Heils? Wie bekomme ich dieses persönliche Rema-Wort? Nochmal zurück zur normalen Übersetzung. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Dadurch bekommen wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das Rema, womit ein ganz persönliches Wort Gottes für uns gemeint ist. Wie bekommen wir das passende Wort für unseren aktuellen Kampf? Indem wir im Geist beten. Wenn wir im Geist beten, sensibilisieren wir uns für den Heiligen Geist. Dadurch gibt Gott uns ein gesprochenes Wort im Inneren. Es gibt das geschriebene Wort und dann gibt es auch ein gesprochenes Wort. Das gesprochene Wort widerspricht nie dem geschriebenen Wort. Aber wir alle brauchen das gesprochene Wort. Wer von euch möchte, dass Gott zu euch spricht? Wie bekommst du den Helm des Heils und das Schwert des Geistes? Indem du im Geist betest. Okay, ihr dürft nach Hause gehen. Das war's. That's an easy job. Nein, Scherz beiseite. Indem man im Geist betet. Jetzt zum Helm des Heils. Das ist das erste Mal, wo der Imperativ benutzt wird. Gott sagt, okay, ihr habt all diese Rüstungsteile. Jetzt empfangt. Imperativ, Befehl. Empfangt. Empfangt den Helm des Heils. Und empfangt das Schwert des Geistes, indem ihr alle Zeit im Geist betet. Also, wenn ich im Geist bete, empfange ich als erstes den Helm des Heils. 1. Thessalonicher sagt uns, was dieser Helm genau ist. Da ist von dem Helm der Hoffnung auf das Heil die Rede. Derselbe Schreiber, Paulus, sagt vom Geist inspiriert, Hoffnung auf das Heil. Seht ihr, Hoffnung auf das Heil. Zurück zu Epheser 6. Was ist der Helm des Heils? Es gibt Bibellehrer, die Christen sagen, dass sie ihr Heil verlieren können. Dass sie ihre Errettung verlieren können, wenn sie bestimmte Dinge tun. Solchen Lehrern sage ich, sie haben den Leuten gerade ihren Helm kaputt gemacht. Sie haben da ein Loch reingerissen, sodass die Leute sich nicht mehr sicher sind, ob sie gerettet sind. Denkt daran, alle Teile der Rüstung versinnbildlichen Wahrheiten des Evangeliums. Es sind nicht die Lehren oder Gesetze des Alten Testaments, sondern aktuelle Wahrheiten. Jesus sagte seinen Zeitgenossen, einschließlich seiner Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Menschen kannten das Gesetz. Was also meinte Jesus mit Wahrheit? Das Evangelium. Das Evangelium besagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und durch dieses einmalige Opfer am Kreuz sind wir für immer gereinigt. So steht es in Hebräer 10. Durch ein einziges Opfer sind wir für immer geheiligt. Für immer vollkommen gemacht. Es geht dabei nicht um unser tägliches Verhalten, sondern um ein reines Gewissen gegenüber Gott. Wenn wir zu Gott kommen, fühlen wir uns oft sündig. Viele Christen denken, sie seien unvollkommen und haben Angst, sich Gott zu nähern. Sie werfen rasch ihre Gebete vor ihn hin und ziehen sich dann zurück, aus Angst, etwas Falsches zu denken oder zu sagen. Diese Menschen hängen noch in der Denkweise des Alten Testaments fest. Doch dank Jesus haben wir nun einen neuen und lebendigen Weg zu Gott. Der Weg des Alten Testaments ist alt und bringt den Tod. Damals mussten die Menschen fürchten, in Gottes Nähe zu sterben. Aber heute ist es so, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto lebendiger fühlen wir uns. Bist du nicht froh, heute hier zu sein? Gott schenkt uns immer wieder neue Kraft und Jugendlichkeit. Viele hier haben das empfangen, obwohl sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Schaut nur, wie eure Gesichter leuchten. Es ist so hell hier. Bitte hört auf, ihr blendet mich. Das siebte Rüstungsteil ist immer das Gebet. Beten mit jeglicher Art von Flehen im Geist. Selbst wenn du deine Waffe verlierst oder von Feinden umzingelt bist, solange du kommunizieren kannst, kannst du um Hilfe bitten. Du kannst Luftschläge gegen den Feind anfordern, solange du in Verbindung stehst. Das Beten im Geist sichert diese Verbindung zum Hauptquartier, vor allem wenn du vom Feind belagert wirst. Fühl dich also nie allein, ja? Ich hoffe, diese Botschaft kommt bei dir an und zeigt dir, ob du wirklich richtig glaubst. Oft ist es so, dass genau die Aspekte unseres Glaubens, die unsicher sind, vom Teufel ausgenutzt werden. Es gibt eine Lehrmeinung, die besagt, ein Christ könnte von einem Dämon, nun vielleicht nicht besessen, aber behaftet sein. Dabei geraten einige in die Befürchtung, sie könnten einen Dämon haben. Aber ein Christ kann keinen Dämon haben. Gott wird sein Allerheiligstes, deinen Geist, nicht mit einem Dämon teilen. Er wird nicht akzeptieren, dass ein Dämon in dir wohnt. Er wird nicht sagen, okay, du bist da und ich bin hier. Niemals. Ein Priester im Alten Testament, der sich dem Allerheiligsten unvorbereitet näherte, starb. Wie viel gefährlicher wäre es für einen Dämon? Du bist der Tempel Gottes. Aber von außen angegriffen werden, das kann passieren. Doch dafür haben wir den Glaubensschild. Ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang Zweifel hatte. Ich dachte, ich hätte die unverzeihliche Sünde begangen. Ich kann genau sagen, wann diese Gedanken begannen. Plötzlich schien es, als würde ein Tor für den Teufel geöffnet, für feurige Pfeile und Speere. Ständig plagten mich blasphemische Gedanken. Später entdeckte ich, dass auch John Bunyan, der die Pilgerreise schrieb, Ähnliches erlebt hatte. Er, der überreiche Gnade für der Sünder Größesten schrieb, hatte selbst einmal Angst gehabt, die Sünde der Blasphemie begangen zu haben. Das gab mir Trost. Aber was hatte das ausgelöst? Ein Buch. Das Buch enthielt zwar durchaus gute Lehren. Es war ein christliches Buch, das behauptete, oder so fasste ich es auf, man könne seine Erlösung verlieren. Man könne seine Errettung verspielen. Aus irgendeinem Grund erschütterte mich das zutiefst. Und ich dachte nur, oh nein, davor hatte ich die Romanze mit dem König genossen. Ich sonnte mich in der Liebe des Herrn. Ich erfreute mich an dem Frieden Gottes. Ich dachte, ich wäre für immer in Sicherheit. Doch dann las ich dieses Buch und da stand, dass man als Christ seine Errettung verspielen kann. Der Autor führte einige Beispiele auf, wie das passieren kann. Als ich das las, änderte sich etwas in mir. Es war so, als hätte sich ein Loch in meinem Helm aufgetan. Oder als hätte ich den Helm des Heils gar nicht mehr auf. Meine Zuversicht auf Erlösung war plötzlich weg. Ich zweifelte, ob ich es bis zum Ende durchhalten könnte. Unsere Heilshoffnung richtet sich auf die Zukunft. Und nun war ich meiner Zukunft nicht mehr sicher. Die Angst, meine Errettung zu verspielen, nagte an mir. Und plötzlich wurde ich von blasphemischen Gedanken über Gott übermannt. Ich fragte mich, wie kann ich nur solche Gedanken hegen? Weitere derartige Gedanken folgten, auch über Jesus und den Heiligen Geist. Besonders beim Gedanken an den Heiligen Geist kam mir ein Bibelvers in den Sinn. Und zwar in einer verzerrten Form. Denn der Teufel kann die Bibel zwar zitieren, aber er verdreht ihre Worte. Er ließ mich glauben, ich hätte gegen den Heiligen Geist gelästert. Und daher sei mir keine Vergebung mehr möglich. Doch Jesus meinte in dem besagten Vers etwas anderes. Er bezog sich auf die Menschen, die ihn persönlich trafen und ihm trotzdem die Legitimation absprachen. Dies betrifft jene, die ihn persönlich erlebt haben und die, die ihn bei seiner Wiederkehr erleben werden. Nicht bei seiner Entrückung, sondern bei seiner endgültigen Rückkehr. Aber uns Gläubigen sind unsere Sünden vergeben. Paulus schreibt den Gläubigen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen. Auch in Kolosser betont er, wir haben Vergebung der Sünden. Und er vergab euch alle Übertretungen. Was bedeutet das? Gott sieht dein gesamtes Leben. Wir schauen aus einer zeitlichen Perspektive, Tag für Tag. Gott sieht dein Leben bis zu dem Tag, an dem du stirbst oder Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnest bei der Entrückung. Als Gott deine Sünden auf Jesus legte und sagte, all deine Sünden sind vergeben, meinte Gott wirklich alle. Dieser Glaube bringt Menschen nicht dazu, sündigen zu wollen, weil sie wissen, dass sie viel Vergebung bekommen haben. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Gerade wegen des Mangels, dies zu predigen, grassieren Sünden in der Gemeinde. Jetzt zurück zu meiner Geschichte. Ich begann, blasphemische Gedanken über den Heiligen Geist zu haben. Ich wusste nicht, dass diese Angriffe von außen kamen. Es fühlte sich so sehr danach an, als käme es von innen. Dann wurde mir dieser Vers zitiert, wenn du gegen den Heiligen Geist lästerst, gibt es keine Vergebung mehr für dich. Dabei bezieht Jesus sich gar nicht auf die Gläubigen. Ein Gläubiger kann diese Sünde nicht begehen. Ich konnte nachts nicht schlafen, ich konnte tagsüber nicht ruhen. Ich war wirklich beunruhigt. Ich suchte verschiedene Männer Gottes auf und bat sie, für mich zu beten, um Befreiung. Mein Leben war die reinste Hölle. Du kannst alles darüber in Zur Herrschaft bestimmt nachlesen. Aber mein Leben war wie die Hölle auf Erden. Wegen meiner Gedanken. Meine Gedanken wurden so dunkel. Und je mehr ich diese schlechten Gedanken hatte, desto mehr hatte ich schlechte Gedanken über Gott. Und das alles wegen eines bestimmten Glaubens. Ich wurde in meinem Gedankenleben angegriffen, weil der Helm des Heils nicht mehr da war, weil ich einem Irrglauben auf den Leim gegangen war. Doch dann brachte Gott mich zurück, indem er mir das Evangelium der Gnade klarmachte. Gott zeigte mir, dass ich gerettet bin. Die Bibel spricht von unserer ewigen Erlösung. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, sagt Jesus. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir sind also in der Hand des Vaters und in den Händen von Jesus, in bester Hut. Unser Fleisch sagt, ja, aber was ist, wenn du aus Gottes Händen herausspringst? Obwohl der Sieg schon sicher ist, glaubt das Fleisch noch an eine Niederlage. Aber du musst dir keine Sorgen machen, dass du aus Gottes Hand herausspringst. Das wirft die Frage nach dem freien Willen auf. Ich möchte an dieser Stelle wirklich nicht in eine Diskussion über andere Verse eintreten. Ganz gleich, ob jemand einen Traum hat, eine Vision, ob Jesus erscheint oder ein Prophet Gottes ihnen dies oder das sagt, wir müssen bei der Bibel bleiben, dem Wort Gottes. Und die Bibel sagt sehr klar, ich gebe ihnen ewiges Leben. Wenn ewiges Leben nicht ewig ist, sagt mir bitte, was ist dann ewiges Leben? Can I be good, amen? Ewig, ich gebe ihnen ewige Erlösung. Jesus opferte sich durch den ewigen Geist. Hört ihr zu? Ewig, alles, was Jesus berührt, ist ewig. Sobald du gerettet bist, ist es für immer. Verstehst du? Manche sagen, aber wenn du so und so lebst, dann zeigt das, dass du nicht mehr gerettet bist. Zunächst einmal, ich glaube nicht, dass ein Christ wie der Teufel lebt. Aber er könnte für einige Jahre ein Leben der Niederlagen führen. Es ist nicht an uns zu urteilen, wenn er jedoch gerettet ist, ist er gerettet. Gott wird sich um die Person kümmern. Es gibt ja auch Züchtigung, nicht wahr? Aber das heißt nicht, dass die Person verloren geht oder wieder gerettet werden muss. Ich wurde damals jeden zweiten Sonntag wieder neu errettet, immer wenn es einen Altarruf gab. Damals kannte mich niemand, also konnte ich immer wieder nach vorne gehen und erneut errettet werden. Ich wurde so oft errettet. Ich wurde wieder und wieder und wieder wiedergeboren. Meine Gedanken wurden so dunkel, wirklich dunkel. Es ist kein Spaß, weißt du. Ich erinnere mich, wie ich meine riesige Bibel trug auf der Suche nach einem Befreiungsdienst. Und es fing an zu regnen. Ich trug eine so große Bibel, dass sie einen Esel hätte zusammenbrechen lassen. Ich lief im Regen und plötzlich übermannte mich so ein starkes Gefühl und ich fing an zu weinen. Das Lied »Crying in the Rain« kam mir und ich dachte mir, sogar der Himmel steht nicht auf meiner Seite. Da war ich, verloren, auf dem Weg zu einem Prediger, der dafür betete, dass Menschen von Dämonen befreit würden. Ich dachte, ich hätte einen Dämon wegen all dieser blasphemischen Gedanken. Ein paar Prediger hatten mir tatsächlich gesagt, ja, du hast einen Dämon. Es ist ein Lästerdämon. Ein anderer legte mir die Hände auf und sagte, ja, es ist sehr finster. Ich traf ihn zufällig im Buchladen und bat ihn um Gebet. Er betete für mich und sagte, ah, es ist sehr finster. Ich spüre etwas sehr Finsteres in deinem Kopf. Und dann ging er weg. Das werde ich nie vergessen. Er ging einfach direkt danach weg. Das war... Dann gab es noch einen anderen christlichen Buchladen, den ich besuchte. Ich las in jenen Tagen viel in Buchläden, weil ich nicht genug Geld hatte, bis die Verkäuferin sagte, kaufen Sie jetzt was oder nicht? Dann legte ich das Buch zurück und ging raus. Deshalb, wenn ich junge Leute sehe, die Bücher durchblättern. Einmal war ich in einem Buchladen, nicht in unserem, in einem anderen christlichen Buchladen. Dort sah ich einen jungen Menschen, der stöberte und die Bücher nach einiger Zeit zurücklegte. Also nahm ich all die Bücher, die er zurückgelegt hatte, und kaufte sie ihm, weil er mich an mich erinnerte. Diese Frau im christlichen Buchladen wusste nicht, dass sie mit jemandem sprach, der eines Tages Pastor sein würde. Gott segne dich, Frau. Wenn du in dieser Kirche bist, ist alles in Ordnung. Alles ist vergeben. Halleluja. Fühl dich nicht schuldig. Fühl dich nicht schlecht. Es ist okay. Danke, Herr Jesus. Ich war so betrübt. Im Regen hatte ich das Gefühl, selbst der Himmel weint um mich. Der Himmel hat mich verstoßen und ich bin einfach im Regen umhergewandert. Meine Bibel wurde nass, ich wurde nass. Es war, als hätte ich mein Heil verloren. Ich erinnere mich daran, Traktate zu verteilen, überzeugt davon, dass all diese Menschen in den Himmel kommen, während ich in die Hölle gehe. Ich tat es, obwohl ich glaubte, dass ich bereits verdammt war, meine Errettung verspielt hätte. Sie alle kommen in den Himmel. Und hoffentlich wird Gott sie dann fragen, wer hat euch gerettet? Und sie werden sagen, oh, Joseph Prince. Dann wird Gott an mich in der Hölle denken. So dachte ich. Es war schrecklich. Einige denken jetzt vielleicht, ah, deshalb wurdest du so gequält. Nein, jeder wird in irgendeiner Form gequält. Ich bin berufen, das Evangelium der Gnade zu predigen. Daher glaube ich, dass meine Erfahrungen extremer sind, sodass ich die Qualen von Menschen nachvollziehen kann. Also verstehe ich, wenn Menschen durch Depressionen und Ähnliches gehen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, ich habe das selbst erlebt. Was mich herausgebracht hat, ist das Evangelium der Gnade. Damals habe ich übrigens so viele meiner Sünden wie möglich bekannt. Ich habe mehr bekannt als ihr alle zusammen. Wie Paulus sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Ich habe mehr Sünden bekannt. Wenn ich mit jemandem sprach und etwas übertrieb, pausierte ich sofort, weil Übertreibung Sünde ist. Falls ihr es nicht wusstet, Übertreibung ist Sünde. Wenn du sagst, jeder hatte ein Smartphone, nein, nicht jeder, dann bekannte ich sofort, oh, Entschuldigung, ich habe jeder gesagt. Wirklich bei jeder Kleinigkeit, wenn ich auch nur ein kleines Verlangen nach dem anderen Geschlecht verspürte. Das ist Lüsternheit, ich darf kein Verlangen haben. Ich bekannte jeden Gedanken, ich bekannte alles. Warum? Weil ich wirklich glaubte, dass auch nur eine nicht bekannte Sünde mich aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließen würde. Und jetzt fangt nicht an, über den angeblichen Unterschied zwischen Beziehung und Gemeinschaft zu diskutieren. Im Griechischen ist es nur ein Wort, koinonia. Also streitet nicht mit mir über Gemeinschaft oder Beziehung. Schlagt lieber das Griechische nach. Ihr alle kennt 1. Johannes 1, Vers 9. Aber kennt ihr auch 1. Korinther 1, Vers 9? Da steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe Gemeinschaft mit seinem Sohn und es basiert nicht auf meiner Treue. Ich habe Koinonia mit seinem Sohn und es basiert nicht auf meiner Treue. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft. Also ich glaubte wirklich, dass eine einzige nicht gebeichtete Sünde mich aus der Gemeinschaft mit Gott werfen könnte. Daher dachte ich, ich müsse jede Sünde bekennen. So wurde ich sozusagen zu meinem eigenen Heiligen Geist, versuchte jede Sünde zu finden, um sie zu bekennen. Und dabei wurde mein Kopf auf alle möglichen Arten verdreht. Obwohl ich dachte, ich würde in die Hölle kommen, hatte ich immer noch die Hoffnung, wieder in Gottes gute Gunst zu kommen. Und es war schrecklich. Es war wirklich eine schlimme Zeit. Ich will euch nicht mit allen Details langweilen, aber als Gott mir das Evangelium der Gnade offenbarte, befreite es mich. Niemand kann mich aus dieser Stellung bringen, denn ich weiß, dass mir vergeben ist. Und das für immer. Es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Du kannst mich nicht davon überzeugen, dass die Erlösung durch Jesus nur so lange gut ist, dass das ewige Leben nur so lange währt, bis du eine Sünde begehst. Und welche Sünde das ist, darauf kann sich keiner einigen. Aber um darauf zurückzukommen, dass du nicht aus den Händen Jesu springen kannst. Er versichert uns, niemand, kein Dämon, nichts kann dich aus meinen Händen reißen. Und mein Vater ist größer als alle. Stimmt's? Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Welchen Teil von in Ewigkeit verstehst du nicht? Und dann sagen wir, ja klar, das Fleisch wird immer etwas finden. Was ist, wenn ich aus seiner Hand springe? Wenn du springst, prallst du gegen die Hand seines Vaters. Aber Pastor, wir haben doch eine freie Wahl. Du bist nicht so frei, wie du denkst. Kann ein Sünder, entschuldige, dass ich auf dich zeige, Bruder, aber die sichersten Leute sitzen ja vorne, nicht wahr? So kann ich es veranschaulichen. Stell dir vor, ich sage zu einem Nichtchristen, der von seinem freien Willen überzeugt ist, du bist verloren. Weißt du, wer dein Leben kontrolliert? Der Teufel. Und er sagt, nein, der Teufel kontrolliert mein Leben nicht. Ich sage, doch, das tut er. Was meinst du damit? Er kontrolliert dein Leben. Dann stelle ich mich mit meiner freien Wahl gegen den Teufel. Ich will ihn nicht. Ich will Jesus nicht. Ich bin frei. Ist der Teufel immer noch in seinem Leben? Hallo? Ist der Teufel immer noch in seinem Leben? Ja. Ist er immer noch unerlöst? Ja. Ich sage, du bist in einem unerlösten Zustand. Ich verleugne meinen unerlösten Zustand. Ist er erlöst oder immer noch unerlöst? Unerlöst. Also ist deine freie Wahl nicht so mächtig, wie du vielleicht meinst, oder? Weißt du, was noch mächtiger ist? Die Wahl des ersten Adams. Der Ungehorsam des ersten Adams hat dich zum Sünder gemacht. Jetzt brauchen wir einen anderen Adam, um uns zu retten. Selbst wenn ein Christ wütend wird, er ist unter Druck, der Teufel setzt ihn unter Druck, seine Frau, die Schwiegermutter, was auch immer. Und schließlich sagt er dann, ich verleugne Jesus. So ist er trotzdem noch gerettet. Genauso wie ein Sünder, wenn er seine Sündhaftigkeit verleugnet, trotzdem noch ein Sünder ist, wegen dem, was der erste Adam getan hat. Es könnte Züchtigung geben, aber wenn jemand wirklich einmal gerettet wurde, einmal wiedergeboren wurde, kann er nicht immer neu wiedergeboren werden, okay? Das wollte ich nur klarstellen, bevor wir unser Thema zu einem Abschluss bringen. Lernt ihr alle was? Gut, jetzt möchte ich euch etwas zum Beten im Geist zeigen. Es ist eine einzigartige Gabe, die speziell für den neuen Bund bestimmt ist. Anders gesagt, nur diejenigen, die wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, erhalten diese Gabe. Am ersten Pfingsten Israels gab Gott auf dem Berg Sinai die 10 Gebote, das Gesetz, und 3000 Menschen starben. Dann, am ersten Pfingsten der Gemeinde, als die Zeit gekommen war, gab Gott auf dem Berg Zion den Geist, und 3000 Menschen wurden gerettet. Das Gesetz tötet, während der Geist Leben schenkt. Als Gott das Gesetz gab, sprach er von den Werken des Menschen. Als er den Geist gab, sprachen alle in Zungen und verkündeten die wunderbaren Werke Gottes. Der Fokus liegt auf Gott, nicht auf dem Menschen. Und deswegen sollte die Predigt die Schönheit, Herrlichkeit und Exzellenz Jesu verkünden. Seine Titel, Ämter und seine Werke. Es geht komplett um ihn und unsere Identität in ihm. Du solltest dich nur in ihm sehen. Du befindest dich in dem auferstandenen Christus. Warum bist du heute geschützt? Warum befindest du dich unter dem Schirm des Höchsten? Weil du in dem auferstandenen Christus bist. Das ist unser Fokus. In dem Moment, wo daraus bloß eine Lebensstilbotschaft wird, über deinen Charakter, was du tun musst, die 7 Schritte, auf die du dich konzentrieren musst, das mag für eine Weile motivierend sein, aber zu viel Betonung darauf führt dazu, dass du eher auf dich selbst als auf Christus fokussiert bist. Zeit mit Jesus zu verbringen, bringt uns dazu, uns auf ihn zu konzentrieren, genau wie du es jetzt gerade tust. Nochmal zurück zur Waffenrüstung, zum ersten Vers in dem Abschnitt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Zum Abschluss möchte ich einen Vergleich zwischen der Waffenrüstung hier im Neuen Testament und Gottes Waffenrüstung im Alten Testament ziehen. Jesaja 59. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer, das ist Gottes Rüstung. Gott sah, wie die Wahrheit strauchelte und Gerechtigkeit keinen Raum fand. Wer das Böse unterließ, wurde ausgeplündert. Auch heute werden Menschen, die sich für Moral und Gerechtigkeit einsetzen, oft zur Zielscheibe von Spott oder sie werden sogar verfolgt. Die Sache ist die, Gott sah es. Das ist der Zusammenhang dieses Verses. Gott sah, dass die Wahrheit strauchelte. Gott sah, dass diejenigen, die das Böse unterließen, zur Zielscheibe wurden. Nicht diejenigen, die vom Herrn abwichen, die wurden nicht zur Zielscheibe, sondern diejenigen, die dem Herrn gehorchten. Das gefiel Gott nicht. Gott sah es. Gott schaute hinab. Er sah es und es missfiel ihm. Und dann legte Gott Gerechtigkeit wie einen Brustpanzer an. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Das ist die Rüstung Gottes. Und er setzte sich den Helm des Heils auf. Deshalb ziehen wir die Waffenrüstung Gottes an, weil es seine Rüstung ist. Er legte als Kleidung Rachegewänder an. Nicht um Rache an uns zu üben, sondern an unseren Feinden, an all den geistlichen Mächten der Finsternis, die uns unterdrücken, die Depression verursachen, die uns körperliche Schmerzen bringen, die uns seelisch quälen und so weiter. Das sind die Feinde, gegen die er Rache übt. Gott hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Den Taten entsprechend, so wird er vergelten. Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden. Weiter. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Es ist wirklich interessant, dass der Name von Jesus, die Offenbarung der Wiederherstellung seines Namens und der Kraft, die in seinem Namen liegt, aus dem Westen kam. Aber die Offenbarung seiner Herrlichkeit, seiner spürbaren Gegenwart, die kommt aus dem Osten, aus Japan, Singapur, Korea, China. Sie wird von dort herkommen, okay? Okay. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Okay, jetzt passt gut auf. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Nächster Vers. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Kann man die beiden Verse zusammen zeigen, 20 und 21? Nein? Na gut. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Nochmal, mein Bund mit ihnen, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder. Kurzum, es beginnt mit dem Mund. Und was für Worte sind das? Wir sagen viel, wenn der Tag lang ist. Was ist besonders an diesen Worten? Gottes Bund drückt sich darin aus, dass er uns seine Worte in den Mund legt. Damit ist die Zungenrede gemeint. Es bezieht sich auf den neuen Bund und die Worte, die zu Pfingsten kamen, die Zungenrede. Wenn man in Zungen betet, dann werden diese Worte nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder. Richtig? Seht ihr das? Diese beiden Verse. Nochmal zurück zu Vers 20. Der Erlöser wird kommen für Zion, für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und dann Vers 21. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Wusstet ihr, dass diese beiden Verse in Römer 11 zitiert werden? Viele Bibeln haben Querverweise, und da steht in Römer 11, dass es aus Jesaja 59 zitiert ist. Aber jetzt schaut euch mal die beiden Stellen im direkten Vergleich an. In Römer 11 steht, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Wie wo geschrieben steht? Links, in Jesaja 59. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Jetzt schaut, links in Jesaja. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Doch hier rechts schreibt Paulus nicht über die Zungenrede, sondern mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Die Zungenrede wird hier also damit gleichgesetzt, die Sünden wegzunehmen. Deswegen, Menschen, die nicht fest darin etabliert sind, dass ihre Sünden vergeben sind, haben oft auch ein Problem mit dem Zungengebet. Ihr Gebet fließt nicht von Gott. wie bei Cornelius. Petrus erklärte ihm, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Nichts passierte. Er sprach über gute Dinge. Nichts passierte. Doch in dem Moment, da er sagte, alle Propheten bezeugen, wer an ihn glaubt, der empfängt Sündenvergebung, da kam der Heilige Geist über sie. Und das Wort im Griechischen ist umarmen. Dasselbe Wort, das gebraucht wird, als der Vater den verlorenen Sohn umarmte. Der Heilige Geist umarmte alle im Haus des Cornelius. Es war eine herzliche Umarmung, eine liebevolle Umarmung. Und sie alle fingen an, in Zungen zu sprechen. Es floss aus der Erkenntnis heraus, Gott liebt mich. Im Judasbrief steht, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Es geht also nicht darum, in unserer Liebe für Gott zu bleiben, sondern in seiner Liebe für uns. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Wie machen wir das? Angenommen, wir fahren Auto und jemand schneidet uns den Weg ab. Wut kommt auf. Doch dann beten wir im Geist und mit einem Mal wird uns wieder bewusst, wie sehr Gott uns liebt und dass wir uns nicht aufregen müssen. Wir beten in Zungen und fühlen uns von Gott geliebt. Und diese Liebe kann dann zu anderen fließen. Beten im Heiligen Geist bedeutet, dich in Gottes Liebe zu bewahren. Ist es nicht faszinierend, wenn man diese beiden Bibelstellen vergleicht? Ja, der rechte Text stammt aus der Septuaginta, der griechischen Fassung des Alten Testaments. Aber warum unterscheiden sie sich so stark? Weil der Heilige Geist eine Änderung wollte. Ich sage nicht, dass jede Übersetzung ins Griechische im Rahmen der Septuaginta vom Heiligen Geist ist. Aber wenn sie im Neuen Testament von Jesus oder den Aposteln zitiert wird, dann war die Änderung vom Heiligen Geist beabsichtigt. Der Bund, dass ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hey, sie sind weg. Ganz weg. Glaubst du, Gott hat es ernst gemeint? Wann werden sie weggenommen? Wenn du all deine Sünden beichtest? Dann glaubst du an etwas, das Gott nie beabsichtigt hat. Kein Wunder, dass es dann keinen Fluss in deinem Gebet gibt. Dann ist dein Leben ein Kampf. Ich habe das durchgemacht. Hat mir nicht gefallen. Wenn du so leben willst, bitte, tu dir keinen Zwang an. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass allen, die an Christus glauben, für immer vergeben ist. Und jetzt haben wir die Wahrheit darüber, dass wir durch Christus gerecht sind. Unsere Füße sind gestiefelt mit dem Evangelium des Friedens. Darin stehen wir fest. Ein letzter Punkt. In Epheser 6, Vers 16 steht, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Das Wort Glauben hat hier den bestimmten Artikel, des Glaubens. Wir beten teilweise Dinge wie, ich erhebe den Schild des Glaubens gegen all die feurigen Pfeile, damit die Krankheitssymptome mich nicht treffen können. Das ist durchaus gut. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll. Wir sollen an Dinge wie Heilung glauben. Aber all das hängt mit der Wahrheit des Evangeliums zusammen. Wenn die Bibel von dem Glauben spricht, dann meint sie Rechtfertigung aus Glauben. Ergreift den Schild des Glaubens. Damit ist der Glaube gemeint. In englischen Bibelübersetzungen fehlt teilweise der bestimmte Artikel. Zum Beispiel in Galater, wo es heißt, dass wir nicht mehr unter dem Lehrmeister des Gesetzes sind. Die richtige Übersetzung ist, nachdem der Glaube gekommen ist. Welcher Glaube? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Ist das bei euch angekommen? In diesem Glauben können wir zur Ruhe kommen. Seid ihr gesegnet worden? Preist den Herrn. Bitte neigt jetzt alle den Kopf und schließt die Augen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn dich jemand von diesem Glauben durch seine Lehre oder seinen Unglauben abbringen kann, lass mich dir das sagen. Wenn du diese falsche Lehre annimmst, ist es kein Wunder, dass Unsicherheit in deinem Herzen ist. Kein Wunder, dass es wankt. Und es könnte auch deine Fähigkeit beeinflussen, Gottes Segen zu empfangen. Sei es Heilung oder Gesundheit. Oft haben gerade die Menschen Schwierigkeiten beim Empfangen, die tief in ihrem Inneren einen falschen Glauben tragen. Und dieser ist manchmal so tief verwurzelt, dass es Stunden und Stunden des Hörens der rechten Lehre, der Evangeliumswahrheiten braucht, um sie zu befreien. Ich habe dich nicht gefragt, ob du diese Wahrheiten kennst. Ich frage dich, Was glaubst du ganz tief in dir drinnen? Glaubst du wirklich, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist? Glaubst du wirklich, dass du aufgrund des Evangeliums des Friedens ein festes Fundament unter deinen Füßen hast? Glaubst du, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, gerechtfertigt durch Glauben, und dass das ein Schild ist, der alle Pfeile des Feindes auslöscht? Hast du die Hoffnung des Heils? Wenn nicht, ist heute der Tag, an dem du all deine falschen Überzeugungen verwerfen und anfangen kannst, richtig zu glauben. Ganz gleich, wie oft du betest, dass du diese Rüstungsteile anlegen kannst. Es wird nicht funktionieren, solange du das Falsche glaubst. Hör auf zu glauben, dass du deine Erlösung verlieren könntest. Hör auf zu glauben, dass du in Gottes Augen unrein und schmutzig seist. Hör auf zu glauben, dass Gott dir deine Sünden vorhält. Durch das Blut von Jesus sind all deine Sünden vergeben. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du trittst vor Gott in all der Fülle und all der Wirksamkeit des Werkes von Jesus. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Du bist begnadigt in dem Geliebten. Gott hüllt dich in Christus ein. Er ist die Rüstung Gottes. Zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Du musst ihn anziehen, anziehen, anziehen. Begreife, dass er deine neue Identität ist. Eines Tages spazierte John Bunyan durch die Felder in der Nähe seines Wohnorts, blickte zum Himmel und hörte den Heiligen Geist zu ihm sagen: Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und er wurde befreit. Auch wenn dieser Satz nicht wörtlich in der Bibel steht, so ist doch seine Wahrheit darin zu finden. Jesus ist deine Gerechtigkeit und er ist im Himmel. Daher kann deine Gerechtigkeit nicht bewegt, angegriffen oder erschüttert werden, denn deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Preis den Herrn. Nun ein Wort für diejenigen, die sich noch nie bewusst für Jesus Christus entschieden haben. Aber heute hat dein Herz auf Gottes Liebe reagiert. Dein Herz fühlt den Ruf des Heiligen Geistes. Du hast eine Wahl. Du kannst entscheiden zu glauben oder mit deinem Unglauben hier wieder herausgehen. In der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du musst ihn anrufen. Ich möchte dir dabei helfen. Bete mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass du mich liebst und dass du deinen Sohn gesandt hast, um am Kreuz für meine Sünden zu sterben. Und ich glaube, dass Jesus jede Sünde und jede Verurteilung für diese Sünden getragen hat, an seinem eigenen Körper am Kreuz. Als er ausrief, es ist vollbracht, da war alles vollbracht. Meine Sünden existieren nicht mehr in deinen Augen. Und als ich in ihm gerechtfertigt wurde, wecktest du ihn von den Toten auf. Jetzt hast du ihn verherrlicht. Ich bekenne Jesus Christus als meinen Herrn und Retter. Und weil du ihn verherrlicht hast, taufe und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jetzt, im Namen von Jesus, beten wir alle zusammen im Geist. Wir wollen das Wasser fließen lassen. Wir wollen Stress abbauen, indem wir im Geist beten. Wandle im Frieden. Das ist keine emotionale Sache, sondern etwas ganz Tiefes. Indem wir in Zungen beten, zapfen wir den Frieden an. Hast du noch nie in Zungen gebetet? Dann tu es jetzt im Namen von Jesus. Öffne deinen Mund im Glauben und tritt in den Strom hinein. Fang jetzt an zu sprechen. Wir wollen alle gemeinsam aufstehen. Okay, stopp. Seht ihr, man kann jederzeit aufhören. Wir wurden als Gefäße für Gott konzipiert. Unser Körper, unser ganzes Sein wurde als Gefäß für etwas konzipiert. Wenn Gott nicht in uns wohnt, wenn wir nicht gerettet sind, dann haust ein anderer Geist in uns. Und der liebt uns nicht. Nur Gottes Geist liebt uns. Wir sind als Gefäße für Gott geschaffen. Gott sei Dank können wir im Geist beten. Das ist eine Waffe, die all die Lügen des Feindes wegschneidet. Es hilft uns, den Helm des Heils aufzusetzen. Hey, jetzt wisst ihr es. Heben wir unsere Hände. Der Herr segne und behüte dich in dieser kommenden Woche. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Shalom, Ganzheit und Frieden. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch und betet im Geist.